des pays sans lieu et des histoires sans chronologie, des cités, des planètes, des continents, des univers. Und auch nirgendwo sonst am Himmel finden könnte. Und zwar einfach deshalb, weil sie keinem Raum angehören. Oder eigentlich im Zwischenraum zwischen ihren Worten, ihrer Träume. Kurz gesagt, an den angenehmen Gefilden der Utopie. Und aus der Zeit, in der sie. Das ist die Utopie. Gibt es nun solche, die vollkommen anders sind als die übrigen Orte, die sich allen anderen widersetzen, auslöschen, ersetzen, neutralisieren oder reinigen wollen? Es sind gleichsam Gegenräume. Kinder kennen solche Gegenräume. Sehr genau. Das ist natürlich der Garten. Le grand lit des parents. Indianerzelt. Dachboden.